Es sind immer junge Männer mit Migrationshintergrund. Es sind häufig junge Männer, die sehr, sehr schlecht Deutsch sprechen. Also das, was sie sagen, das klingt manchmal eher wie ein Gestammel. Definieren sich als Talahons. Es kommt aus dem Arabischen und bedeutet so viel wie komm her. Komm her, komm Hahn fast übersehen mit deiner Tratschatur. 60 Kilo ausgewachsen bringst du auf der Waage nur. Und du denkst, dass du schneller als ein Schattenbox. Am Handgelenk Fake Rolli brennst du trotzdem auf dem Lattenrock. Kein Wunder, dass wir uns lustig machen. Ihr seid bewaffnet mit Gucci-Taschen. Da hilft dir auch kein Tornado-Kick, wenn du auf das Ticket am Bahnhof blickst. Der Grund, warum wir hier Zähne zeigen, ihr stellt uns mit der Lebensweise. Weiße Jungs, die auf Wegen scheißen, ihr könnt heute die Segel streichen. Wir schicken dich nach raus, auch wenn du uns nicht glaubst, oh. Denn heute wählen alle blau und ab morgen ist es Ciao. Der ganze Club schreit, aller Hut raus, das ganze Land schreit, aller Hut raus. Selber schuld, wenn du der Tagesschau glaubst. Hier kommen die Deutschen, aller Hut raus. Der ganze Club schreit, aller Hut raus, das ganze Land schreit, aller Hut raus. Selber schuld, wenn du der Tagesschau glaubst. Hier kommen die Deutschen, aller Hut raus. Aller Hut raus. Aller Hut raus. Schmeiß die Taler uns raus! Ey, Protos sind die Dallas kriminell. Nee, keine Ahnung, in die Heimat aber schnell. Und wenn der Rest wieder nur tobt und stört, Familiennachzug, Uno Reverse! Ey, was hast du in meinem Land zu tun? Wohin die Plage nun? Vielleicht nach Kamerun. Was ist denn so ein Talerhuhn? Nichts, und die Ant ist schon ein exotischer Vogel aus dem Süden wie ein Kakadu. NDS, wir sind euer Ende, zeigen euch, wie die Deutschen kämpfen. In den Herzen, die Feuer brennen, für das Volk, das wir heute retten. Face am Schulen, verrassender Wut, die Bozener Boys kommen stark am Boot. Jeder von euch ist so hart in der Buff, aber das ist so schossen wie Karnevalsruf. Wir schicken dich nach raus, auch wenn du uns nicht glaubst, oh. Denn heute wählen alle blau und ab morgen ist es Ciao.